Ja, streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus. Da ist Heilung in der Luft, da ist Heilung in der Luft. Streck dich aus, da ist Heilung in der Luft. Ja, streck dich aus, wenn du Heilung brauchst, streck dich aus. Streck dich aus, ergreif deine Heilung. Ergreife deine Heilung. Sei nicht schüchtern, ergreife deine Heilung. Ergreife, greif hinein. Greif hinein und zieh es dir runter. Greif hinein und zieh es dir runter. Greif hinein und zieh es dir runter. Lass uns doch in Sprachen singen. Steig voll ein. Mit Entschiedenheit. Sei wirklich entschieden. Sei wirklich entschieden. Sei entschieden. ist ja wie so eine Wolke der Heilung, die sich ausbreitet hier in unserer Mitte. Eine Wolke der Heilung. Eine Wolke der Heilung. Eine Wolke der Heilung. Wolke der Heilung. Badet einfach darin. Badet darin. Badet darin. Badet in dieser Wolke der Heilung. Dass sich da diese Wolke der Heilung da genauso tief und weit ausbreitet. Ja, beten wir zusammen für die am Livestream. Wir beten jetzt für euch. Für euch. Empfangt die Heilung. Empfangt den Frieden für eure Seele jetzt in Jesu Namen. Danke, Vater. Ich danke, Vater. Dass du jetzt jeden Einzelnen berührst. Jeden Einzelnen berührst. Jeden Einzelnen berührst. Oh. Jetzt kannst du mal deinen Nachbarn die Hand auflegen und die Ströme fließen lassen. Ja. Hier bei uns. Lass mal die Ströme der Heilung fließen. Oh. Ha, seinen Frieden, seine Freude. Da fließt Freude mit. Da fließt Freude mit. Kraft jetzt fließt durch Sarah, dass deine Kraft durch Sarah durchfließt, Herr. Ja, und diese Sache, wir beenden sie, lass die Hände liegen, lass die Hände liegen. Wir beenden sie hier und heute, hier und heute, hier und heute ist diese Geschichte beendet. In Jesu Namen, frei und los, frei und los, frei und los, frei und los. Und Gott sagt zu dir, komm zur Ruhe. Komm zur Ruhe, komm zur Ruhe, komm zur Ruhe, komm zur Ruhe, komm zur Ruhe. Er spricht zu dir, komm zur Ruhe, komm zur Ruhe und komm zu mir. Sag, komm zu mir, komm zu mir und du findest deine Ruhe. Amen. Reißt man. Gott ist gut. Weißt du, Gott ist gut. Sag mal mit mir, Gott ist gut. Er ist gut. Er ist einfach gut. Ha. Gott ist gut. Ja, Gott ist gut. Hat von euch jemand einen Eindruck noch gehabt für uns hier oder für jemanden im Livestream? Trau dich. Ich hatte den Eindruck, dass jemand vielleicht da ist, der eine Hauterkrankung hat. Und vielleicht ist es auch erblich bedingt, dass es jemand in der Familie auch schon hatte. Ich weiß nicht, kann damit jemand was anfangen? Mit einer Hauterkrankung. Ist es bei dir erblich? Haben die das in deiner Familie auch oder ist es einfach nur bei dir? Ja, das ist okay, dann geht man einfach dafür. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, für vollkommene Heilung jetzt. Und ich sage, dass jede Neurodermitis jetzt mit Stefan zu verlassen hat, jetzt in Jesu mächtigen Namen. Oh, ich verfluche jede Neurodermitis und du lässt meinen Bruder jetzt in Frieden in Jesu Namen raus mit dir. Für immer in Jesu mächtigen Namen. Danke, Herr, dass wirklich diese Haut jetzt wieder zur Ruhe kommt, Herr. Danke für die vollkommene Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Frei und los in Jesu Namen. Ah, preist mir an. Noch jemand? Trau dich. Ich hatte vor dem Lobpreis habe ich gesehen, so ein Auge, das ganz grün war. Und mein erster Gedanke war grüner Star. Ja? Also Augeninnendruck ist das, ein Augeninnendruckproblem. Ist da jemand, der da sowas diagnostiziert bekommen hat? Augeninnendruckproblem. Ja, bei dir. Okay, komm her. Halleluja. Beide Augen oder ein Auge? Ein Auge, ja, aber ich habe ein Auge gesehen, das grün war. Welches ist das da? Ja, das habe ich gesehen, ja, genau, das war grün. Nimmst mal die Brille ab. Ja, okay. Danke, Jesus. Danke, Herr. Also in deinem Namen Autorität ist, Herr. Über alles, was der Vater im Himmel geschaffen hat, Herr. Und so nehme ich jetzt im Namen Jesus Autorität über dieses Auge, Herr. In Jesu Namen und ich befehle diesem Augeninnendruck jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen, jedem Ansatz von grünen Star dieses Auge zu verlassen, in dem Namen von Jesus. Danke, Vater, sei geheilt in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Hattest du irgendwie eine Sehstörung dadurch, oder? Eine Hautverletzung. Aber hast du das irgendwie beim Sehen, hat sich das beim Sehen ausgewirkt? Okay, mit dieser grüne Star. Ah, nicht der grüne Star. Also nochmal was anderes. Mhm. Okay, da bete ich dafür auch. Erhöhter Innendruck, ja. Ist auch noch zusätzlich, die Netzhaut auch noch verletzt. Okay, da bete ich auch noch dafür, in Jesu Namen. Oh, kreative Kraft rein in Jesu Namen. Uiuiuiuiui. Halleluja. Noch jemand? Trau dich. Ich habe gerade eben so wie so ein angewinkeltes Knie gesehen und Betonung war auf Kniescheibe und die Bänder. Es war alles so ein Gold, wie wenn Gott einfach möchte, dass es super funktioniert. Kann jemand damit was anfangen mit dem Knie und irgendwie die Bänder auch um das Knie herum? Vater, ich danke dir, dass das Knie, beide Knie jetzt in Ordnung kommen bei Micha, jetzt in Jesu Namen. Vater, ich spreche jetzt Heilung aus, ich spreche jetzt Wiederherstellung aus, in Jesu Christi Namen. Frei und los. Kniescheiben, ihr kommt in die Ordnung Gottes. Bänder und Sehnen, ihr kommt in die Ordnung Gottes. Alle Muskeln kommen in die Ordnung Gottes. Der Knorpel kommt in die Ordnung Gottes, Herr. Und ich danke dir für Freiheit in der Bewegung, für Freiheit in der Bewegung, in Jesu Christi Namen. Freiheit in der Bewegung, Schmerzfreiheit, Bewegungsfreiheit, komplette Freiheit in Jesu Namen und nie wieder Probleme mit den Knien, nie wieder Probleme mit den Knien in Jesu Namen, in Jesu Namen. ganz am Anfang hatte ich noch jemanden gesehen, der unsicher läuft. Du bist manchmal unsicher beim Laufen. Einfach gehen. Ja. Okay. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du ihren Gang stabilisierst jetzt, Huxela. Dass du sie sicher machst, dass das Gleichgewicht stärkst, Herr. Alles, was nicht in Ordnung ist, in deine Ordnung kommt. Ich danke dir, dass die Füße festen Stand bekommen. Festen Stand bekommen in Jesu Namen. In Jesu Namen. Festen Stand in Jesu Namen. Festen Stand in Jesu Namen. Ja, und auch alle Unsicherheit aus ihren Gedanken raus. Mhm. Genau, genau. In Jesu Namen. Amen. Noch jemand? Ich habe ein kleines Mädchen gesehen, das ist an einem Brunnentrog gestanden und der war voll mit Wasser. Und ich habe den Eindruck, dass es da um ein Trauma geht, ein Trauma in der Kindheit. Und das möchte Gott heute definitiv wegmachen und das Kind davon freisetzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ist oder ob jemand am Livestream ist. Auf jeden Fall, dieser Traumageist ist besiegt am Kreuz von Golgatha. Der muss verschwinden aus deinem Leben. Und ich nehme diese Eingangsworte von Pastor Georg, Jeremia 29, 11. Gedanken des Friedens habe ich über dich. Ist denn jemand da? Trau dich, komm nach vorne. Ist jemand hier? Ich glaube, es ist jemand hier. Echt? Dings? Okay, okay. Echt? Aber es war ein kleines Mädchen. Egal, ich spreche dir zu, wenn das ein Trauma ist in deiner Kindheit, dann sei du heute befreit und erlöst. Das Trauma ist besiegt am Kreuz von Golgatha und Jesus hat den Preis dafür bezahlt. Sei frei und los. Amen. Jetzt kannst du gar nicht mehr laufen. Ne? Oh. Hat noch jemand einen Eindruck? Sei frei. Wir sind unter uns. Okay. Nee. Hast du einen Eindruck, Marion? Nee, okay. Okay. Du hast nichts verstanden. Ich habe mich heute Mittag, als ich gedacht habe, gebetet habe, was ist für heute Abend dran und ich habe weil in Sprachgebet und plötzlich kommt Schreib, setze ich hin und schreibe und gesessen habe ich schon, Schreib und das habe ich ehrlich noch nie erlebt, das ist nur so rausgekommen und das war dann auch irgendwann wieder vorbei. Ich lese es euch mal vor. Tauch ein in die Herrlichkeit mit all deinem Sein, lass nicht locker, lass nicht locker, lass nicht locker, sagt der Herr, bis du reinfällst. Bist du vollkommen umgeben und gefüllt mit seiner Herrlichkeit bist. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes, sein Wohnort, die neue Bundeslade hier auf Erden. Du bist sein Gefäß, der Ausfluss seines Willens, die Erscheinung seiner Macht und Herrlichkeit. Du bist sein Wohnort, seine Wirkungsstätte, seine Komplementärfarbe. Das muss ich vorhin erst nachgucken, weil ich wusste nicht genau, was es bedeutet. Und Wikipedia heißt, Komplementärfarbe sind zwei Farben, zwei Lichtfarben. Wenn sie gemischt werden, kommt das komplette Spektrum von weißem Licht dabei heraus. Ja, von weißem Licht. Der Ausfluss seiner Herrlichkeit, seiner Macht und seines Willens hier auf Erden. Schau nicht zurück. Gehe gerade voran, lass dich nicht einschüchtern, sei gerade und hart wie ein Fels, wie der Fels, auf den Mose schlug und aus dem dann Wasser sprudelte und sein Volk belebte. Komm zur Ruhe von deinem Selbst und verliere dich. Gott sagt, verliere dich, denn wer sich verliert, wird das Leben finden, sein übernatürliches Leben. Da ist eine Quelle in dir, die will unbedingt heraus. Er wird dich ausrüsten mit übernatürlichen Werkzeugen, die dir helfen, dieses Leben übernatürlich zu leben. aber du musst anfangen zu gehen. Geh immer nur einen Schritt. Das andere folgt automatisch. Aber versäume niemals diesen ersten Schritt. Sei gut gerüstet, Rucksack auf, abmarschbereit, ein Lied auf den Lippen und Freude im Herzen. Denn dein Gott ist mit dir. Er lässt dich niemals hängen. Er ist treu und weise und ein guter Ratgeber in allen Bereichen deines Lebens. Nimm deine Berufung heute an. Warte nicht länger. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Jetzt ist die Zeit, das Land einzunehmen. Jetzt ist die Zeit des Siegens. Deine Krone liegt schon bereit, frisch geputzt. Schaue nicht mehr zurück. Leg dich hier unbedingt fest. Niemals mehr zurückschauen und geh. Genau. Vater, ich danke dir für dein Wort, Vater. Und ich danke dir, dass es alles vollbringt, was du gedacht hast, ja, was du geplant hast bei jedem Einzelnen heute Abend und in seinem Leben, Herr. Ich danke dir dafür, für die Fülle deiner Kraft und deiner Liebe und deiner Freude und deiner Weisheit auf jeden Einzelnen hier. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Weißt du, Gott ist so gut. Unendlich gut ist der. Unendlich gut. Unendlich. Und dieser Gott lebt in dir und er will durch dich wirken. Er will durch dich Ausdruck gewinnen in dieser Welt. Weißt du das? Weißt du das, dass Gott durch dich wirken möchte? Ja? Gott ist nicht in dich hineingekommen, dass er einen schönen Platz hat und ab und zu mal sagen kann, hey, hier bin ich auch noch und so, sondern Gott möchte durch uns wirken. Er möchte durch uns scheinen, er möchte durch dich Licht sein in dieser Welt, er möchte durch dich die Kranken heilen in dieser Welt, er möchte durch dich anderen Menschen Auferbauung geben, er möchte durch dich anderen Menschen diese gute Botschaft auch weiterzugeben, damit sie genau dasselbe Leben haben können, wie wir es schon haben. Er möchte durch dich wirken, er möchte durch dich scheinen, durch dich leuchten, er möchte wirklich mit uns. Weißt du, Gott hat eine Partnerschaft, er ist eine Partnerschaft mit uns eingegangen. Ja? Er hat gesagt, hey, ich hab mir wirklich Söhne, ich habe mir wirklich Töchter auserkoren, ich habe mir eine Familie auserkoren, mit denen möchte ich zusammenarbeiten. Jesus, als er hier auf dieser Erde war, hat er uns demonstriert, hat er uns vorgemacht, was alles möglich ist. Aber Jesus ist in den Himmel aufgefahren und er hat gesagt, hey, ich werde euch einen senden, den Heiligen Geist, der ist euer Beistand, ja, der wird mit euch sein. Und heute haben wir den Heiligen Geist, der Heilige Geist lebt in uns. Und deswegen ist es jetzt an uns, ja, das zu ergreifen und wir können diese Dinge alle aus dem Himmel runterholen. Weißt du, ich fand es so faszinierend, ich habe das kürzlich gelesen in der Apostelgeschichte, als Petrus und Johannes vorm Hohen Rat standen. Und weißt du, Petrus und Johannes, es waren einfache Leute. Ja, bevor Jesus sie berufen hat, es waren einfache Leute. Und so steht es auch in der Apostelgeschichte 4,13. Da steht nämlich vom Hohen Rat, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich. Also sie waren verwundert. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das ist entscheidend. Sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Weißt du, egal, was du vielleicht vom Natürlichen her für Voraussetzungen mitbringst, entscheidend ist, dass du mit Jesus bist. Das ist das Entscheidende. Ja? Und das Erstaunliche ist auch beim Hohen Rat, die wussten nämlich gar nicht mehr, was sie mit denen jetzt machen sollen. Ja? Weil auf der einen Seite hatten sie gesehen, was durch sie, durch Petrus und Johannes und so, durch die Apostel für Zeichen und Wunder geschehen sind. Ja? Auf der anderen Seite wurden sie aber quasi, waren sie vom religiösen Geist und wollten sie wirklich anklagen. Sie waren tatsächlich in so einer Zwickmühle. Sie wussten gar nicht, was sie jetzt machen sollen. Ja? Die Wunder konnten sie nicht leugnen und sonst konnten sie irgendwie auch nichts machen. Dann haben sie halt wieder entlassen. Ja? Aber was ich dir sagen möchte, ist, dass es entscheidend ist, dass wir mit Jesus sind. Das ist das Entscheidende. Ja? Wenn wir mit Jesus sind, dann kann wirklich das übernatürliche Leben Raum bekommen in unserem Leben. Das, weißt du, das, was allen Menschen da draußen, die Jesus nicht haben, überhaupt nicht möglich ist. Ja? Sie leben in einem Leben, weißt du, das verstandesmäßig orientiert ist und da sind bestimmte Dinge möglich und da gibt es auch Leute, die sind sehr gut da drin. Aber wenn es um das übernatürliche Leben geht, das geht nur mit Jesus, es geht nur mit dem Heiligen Geist. Ja? Und durch das übernatürliche Leben ist einfach alles möglich. Alles ist dem möglich, der glaubt. Ja? Amen. Alles ist dem möglich, der glaubt. Und weißt du, wie es auf dieser Erde schon sämtliche Erfindungen gab, sämtliche Fortschritte gab, weißt du, es sind alles Dinge, die kamen aus dem übernatürlichen Bereich. Ja? Und weißt du, übrigens, also bloß kleiner Einschub, deswegen glaube ich auch, dass durch KI so viel KI möglich machen kann. Aber der KI fehlt kreative, schöpferische Kraft. Und echter Fortschritt ist nur möglich, wenn Leute das Übernatürliche anzapfen. Ja? Und nicht anders wie. Ja? Und deswegen liegt es an uns, wirklich die Dinge runterzuholen, die Dinge vom Himmel herunterzureißen auf diese Erde, dass du wirklich zu Gott gehst und sagst, Herr, zeig mir Dinge, gib mir Dinge, die ich den Menschen in meinem Umfeld weitergeben kann, gib mir Worte der Erkenntnis, gib mir auferbauende Worte, ja? Zeig mir Menschen, die irgendwie gebrochen sind, sei es körperlich Nöte haben oder die wirklich seelisch gebrochen sind, wen kann ich wirklich was weitergeben? Wem kann ich dieses Leben weitergeben? Ja, dieses Leben, was er uns geschenkt hat, ist ja nicht nur für uns da. Ja, natürlich haben wir eine gute Zeit, ja, aber dieses Leben wurde uns ja gegeben, damit wir es weitergeben. Deswegen sollte unser Fokus auch immer darauf gerichtet sein, wo kann ich das weitergeben? Ja, es schließt natürlich nicht aus, dass du dir Zeiten nimmst, wo du Zeit hast mit Gott, wo du ins Wort gehst und so weiter. Aber schau auch immer da drauf, wo kann ich das weitergeben? Weil ein Schlüssel, wie das übernatürliche Wirken stärker wird in unserem Leben, ist, wenn wir es weitergeben. Dieses übernatürliche Leben in uns, es braucht einfach einen Ausfluss. Das muss irgendwo kanalisiert werden. Ja, wir sind Gefäße und Gefäße sind dazu da, dass sie irgendwann ausschütten, ja, dass aus ihnen ausgegossen werden kann. Ja. Und so sollte das in unserem Leben sein mit der übernatürlichen Kraft, mit übernatürlichem Wirken. Ja. Also lasst uns rausgehen, für Menschen beten, lasst uns Wort nach Worte der Erkenntnis wirklich sehen. Du kannst es machen im Alltag beim Einkaufen. Ja? Kannst du einfach hingehen und sagen, hey, siehst vielleicht eine Person, konzentrierst dich vielleicht jetzt nicht ausschließlich auf deine Einkäufe, sondern hältst einfach mal die Augen offen und schaust einfach, wo will Gott vielleicht gerade etwas tun. Ja? Ja, das sind manchmal im Alltag mögen das einfach so Kleinigkeiten sein, aber Wenn dadurch Menschen berührt werden und mit dem Evangelium in Berührung kommen und auch dieses Leben letztendlich annehmen, also das ist das, was Gott möchte. Ja, er möchte Leute ins Reich Gottes reinholen. Gott möchte, dass niemand verloren geht. Gott möchte, dass niemand verloren geht, dass niemand, wenn er stirbt, in die Hölle geht. Das möchte Gott nicht. Gott möchte, und so sollten wir auch sein, dass wir sagen, hey, wir wollen den Himmel besiedeln. Wir wollen, dass alle Menschen um uns herum ins Reich Gottes reinkommen. In unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, egal wo wir sind, ja, holen wir die Leute rein. Und natürlich will es nicht jeder hören. Ja, manche gibt so sture Köpfe vielleicht um dich rum, den hast du schon 15.000 Mal von Jesus erzählt. Aber dann bete für sie. Ja? Wenn du einfach merkst, hey, da geht das Wort nicht rein, dann bete für sie. Ja? Mach es einfach auf diesem Weg. Und weißt du, Gott wird wirken. Gott wird es benutzen. Ja? Er möchte jeden Einzelnen von uns benutzen in dieser Welt, ja? Um das Leben weiterzugeben. Seid ihr da dabei? Amen. Amen. Du gibst das Leben weiter. Und ja, wie der Tobi richtig gesagt hat, dafür musst du es rauslassen. Es muss rauskommen, es muss irgendwie nach draußen kommen. Mir ist heute mein Handy kaputt gegangen. Das ist eigentlich ein gutes Aber es funktioniert auch noch alles, nur das Display funktioniert nicht mehr. Und da ist mir vorhin so gekommen, das ist genauso, weißt du, das ist mit uns auch manchmal. Weißt du, alles funktioniert, der Herr ist in dir, du hast alles, was es braucht, aber irgendwie ist der Weg nach draußen, da ist nichts. Weißt du, ich meine, das Handy, ich meine, man kann es ja hoffentlich reparieren und alles, aber im jetzigen Zustand ist es eigentlich nicht zu gebrauchen. Es hat alle Funktionalitäten, weißt du, ich meine, ich habe auch irgendwie hatte während der Zeit was gehört und es ist alles weitergelaufen und alles noch funktionsfähig, aber man kann halt nicht ran, man kommt nicht rein quasi. Und genauso ist es manchmal mit uns. Wir haben irgendwie alles gegeben bekommen, hat alles bereitgestellt, es muss eigentlich nur noch nach draußen fließen und die anderen erreichen, aber irgendwie ist da manchmal das Display nicht an oder kaputt. Und ja, und ich glaube, der will uns einfach auch ausstrecken, dass wir einfach das nach draußen fließen lassen, weil ich meine, es ist schön, wenn du es irgendwie bei dir immer schön, schön warm hast mit Jesus, oh, alles so schön, fühlt sich so gut an, aber wenn du nur in deinen vier eigenen Wänden Predigt hörst, Lobpreis machst und die ganze Zeit, ist ja schön und gut, aber irgendwann muss es rauskommen, weißt du, irgendwann muss es rauskommen. Vielleicht gibt es manche, die für so ein Leben in der Abgeschiedenheit berufen sind, so wie Mönche das machen, kann sein, dass es für manche dran ist, aber ich glaube nicht für uns alle. Ich glaube, für manche ist es dran, mehr rauszugehen, für manche halt, und da, wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, ist einfach weiterzugeben, einfach zu leuchten. Weil ich habe dann auch im Lobpreis, habe ich es dann so gesehen, so Schlüssel gesehen, weißt du, jeder von uns hatte so Schlüssel, waren auch so große Schlüssel und ich glaube, manche haben einfach wirkliche Schlüssel bekommen, Schlüssel für unterschiedliche Dinge, die Herzen bei dir an der Arbeit aufzuschließen. Aber ich glaube auch wirklich größere Dinge, so Sachen wie ganze Länder aufzuschließen, ganze Gruppen zu erschließen, ganze Menschen zu erreichen. Und wir müssen einfach hingehen und diese Schlüssel anwenden. Und ich glaube, was ich dann gesehen habe, ist, viele standen so mit dem Schlüssel so rum und so ein bisschen so, ja, was mache ich jetzt damit? So wie wenn du auf dem Boden einen Schlüssel gefunden hast, weiß nicht, wem gehört der, wo passt der rein? Und dann, ja, wo stecke ich den rein? Wen kann ich mit dem, vielleicht fragst du dich es auch, mit dem Schlüssel, den Gott mir gegeben hat, wen kann ich damit erreichen? Für was ist das? Und ich glaube, du musst halt einfach zu probieren. Wenn du jetzt irgendwo einen Schlüssel findest und du weißt nicht, bei dir im Haushalt, du findest irgendwo einen alten Schlüssel und weißt nicht, ja, wo passt der eigentlich hin? Vielleicht fängst du mal einfach an, ah ja, der Schrank, da ist ein Schlüsselloch und ich weiß nie, vielleicht passt der da und dann probierst du mal rum und irgendwann findest du hoffentlich das, was du mit aufschließen kannst. Ich glaube, so ist es auch, weil du musst ein bisschen anfangen zu versuchen, einfach Schritte zu gehen, zu sagen, ich glaube, es gibt manche, die haben so ein bisschen die Angst davor, auf dem Wasser zu gehen, weißt du, so ein bisschen dieses, ja, ich lese Bibel, man denkt dann immer, man ist noch nicht bereit, ja, okay, ich muss mehr Bibel lesen, ich muss mehr das können, ich muss das noch verinnerlichen und dann irgendwann gibt Gott das Go und dann kann ich das alles und dann wird das alles perfekt und dann passieren mir auch gar keine Fehler, dann wird alles astrein klappen, aber so läuft das nicht. Es wird einfach, auch wenn du dann anfängst zu gehen, es werden noch Fehler passieren, aus den Fehlern lernst du dann, aber du musst einfach anfangen, Dinge zu tun, einfach zu probieren, einfach, wenn du sagst, ich meine, du hast ja, denke ich, irgendwo so eine Idee wahrscheinlich, wo Gott dich hinhaben will. Oder wenn nicht, dann fängst du halt irgendwo an und dann wirst du auch schnell lernen, okay, ja, das ist es vielleicht nicht so ganz, aber dann gehst du in eine andere Richtung und irgendwann findest du deinen Weg. Irgendwann weißt du, okay, da geht's lang. Und dann, ja, dann geht's weiter, dann geht's vorwärts. Und ich glaube, Gott will uns da stretchen, dass wir einfach auch da den Weg aufs Wasser wagen, einfach mal irgendwo anzufangen, einfach mal Schritte zu machen, einfach mal zu gucken, wo passt dieser Schlüssel, den ich bekommen habe, wo passt der rein? Was kann ich damit aufschließen? Ja, und das ist, ich denke auch immer, ich weiß, es gibt viele, wenn du so Geschäftsleute siehst, so die ganz erfolgreich gewesen sind, oft guckst du in der, was die alles probiert haben, die haben auch oft alles Mögliche probiert und hat alles nicht geklappt, aber irgendwas hat dann halt funktioniert. Und so ist es auch, weißt du, du kannst dich vom Geist führen lassen, dann musst du vielleicht weniger probieren, aber ich glaube, du kommst nicht drum herum, einfach mal irgendwo anzufangen, einfach mal irgendwo die Schritte zu gehen und einfach zu vertrauen, dass der Herr dich führt. Ja, und ich habe auch so, hatte ich letztens auch so, ist mir so aufgegangen, weißt du, das Wort so, Gott hat keine Hintergedanken. Gott hat keine Hintergedanken, weißt du, wenn du mit Menschen in der Welt agierst oder so, mit Leuten, mit denen du dich besser oder schlechter verstehst, bist du es irgendwo gewohnt, dass in allem, was sie sagen, noch irgendein Hintergedanke ist. Wenn sie sagen, ja, was weiß ich, manchmal so ein Okay und dann weiß er, okay, da steckt sehr viel mehr drin als nur Okay oder so Geschichten und oder manchmal sind Sachen, die sie sagen und du weißt, nein, die meinen jetzt genau das Gegenteil und wenn du da so gewohnt bist hier, dann ist es irgendwann so, dass man das auf Gott auch projiziert, dass du irgendwie denkst, ja, wenn Gott sagt, er liebt dich, ja, schon, aber du hast ja schon noch deine Dingechen da, die du nicht hinkriegst und so. Oder dass Gott dann so im Hinterkopf immer, oder wenn du zu ihm betest und ja, du weißt, denkst dir dann irgendwie, ja, was denkt er denn da hinten? Aber weißt du, Gott ist offen, weißt du, Gott hat gesagt, er kennt die Pläne, die er über dich hat, und er hat gesagt, er ist da ganz klar, er sagt da die Wahrheit, weißt du, er hat nicht noch so einen Hintergedanken, wo er mit Jesus dann tuschelt und sagt, ja, eigentlich, oder so. Nein, was Gott dir sagt, das meint er so. Und da ist bestimmt auch mal Zurechtweisung dabei, aber dann immer in Liebe. Aber da ist nicht irgendwie so, dass Gott eigentlich im Himmel sitzt und sagt, oh nein, oh nein, oh nein. Und dann, wenn du zu ihm kommst, sagt, ja, alles gut, nur weiter. Nein, so ist er nicht. So ist Gott nicht. Er ist ehrlich mit dir. Und weißt du, trotzdem sagt er nur Gutes über dich. Das heißt, er hat keine Hintergedanken. Er hat nicht irgendwas, wo er eigentlich was anderes denkt oder wo er die Sache eigentlich anders sieht. Nein, er ist ehrlich mit dir. Er ist wirklich ehrlich mit dir. Und weißt du, weil er nur Liebe ist, muss er das auch nicht verstellen. In der Welt, man macht das ja selber auch so, dass man sagt, ja, okay, und meint es eigentlich nicht so, weil man manchmal nicht so ehrlich sagen will, einfach mal nicht sagen will, ja, war jetzt eigentlich nicht toll oder wie auch immer. Aber Gott ist nicht so, weißt du, Gott ist voller Liebe und er kann das immer in Liebe rüberbringen und ja, deswegen kann er da einfach ehrlich sein und ist da auch immer ehrlich und deswegen brauchst du da nicht denken, dass da irgendwas noch dahinter ist und kannst einfach seine Liebe, weißt du, dann auch so annehmen, weißt du, wenn du immer denkst, okay, da ist noch ein Hintergedanke, dann kannst du die Liebe ja nicht annehmen, die er für dich hat, dann ist da wie eine Blockade und Gott will die Blockaden wegnehmen. Gott will, dass da ein reiner Fluss zwischen dir und ihm ist und wo du einfach auch diese Stärkung draus bekommst, wo du einfach weißt, hey, ich bin geliebt von Gott. Und er sieht alle meine Fehler, er sieht alles, was ich vielleicht noch nicht hinbekomme oder wo ich noch nicht in dem wandle, was er für mich hat. Aber er liebt mich trotzdem und er meint das so, weißt du. Ja, und da ist so eine Sicherheit drin. Und ich glaube, es ist auch wichtig, in dieser Sicherheit zu gehen, auch selbstbewusst und offensiv in dieser Sicherheit zu gehen, einfach zu wissen, hey, ich hab alles, was es braucht in Gott. Ich habe alle Sicherheit, die es braucht. Ich kann auf dem stehen. Und ich glaube, ja, für manche, glaube ich, irgendwie ist es auch dran, in dem Jahr jetzt oder in der kommenden Zeit vielleicht auch, ja, Dinge einzugehen, wo du sagst, okay, das sind vielleicht riskante Entscheidungen oder so, ne, wo vielleicht du von der Seele ein bisschen eine Unsicherheit hast, aber der Herr will dich führen, weißt du, ich sage nicht, mach irgendwas, wo du denkst, ah ja, ich muss jetzt halt mal ein Risiko eingehen, aber weißt du, wo du weißt, der Geist ist drauf, wo du weißt, der Geist Gottes ist drauf und du dich geführt fühlst und vielleicht stretcht es deine Seele, vielleicht sagst du, oh, ist mir aber ein bisschen unwohl, aber ich glaube, der Herr will dich führen, dass du da gehst und dann immer mehr auf dem Wasser gehst, weißt du, du musst nicht gleich bei dem Anfang, dem großen Ding, dass du jetzt alle Zelte abreißt und in die Mission gehst oder so, wenn du das noch nicht hast oder das dich noch zu weit stretcht. Aber weißt du, so kleine Schritte zu gehen und dann geht der immer weiter, weißt du, ich meine, man muss irgendwo anfangen. Ja, ich glaube, wenn du jetzt sagst, okay, auf dem Wasser laufen, also das Buchstäbliche auf dem Wasser laufen, da sehe ich mich noch nicht, da habe ich noch zu viel Angst, dass ich nass werde, aber dann fang irgendwo an. Weißt du? Fang in der Pfütze draußen an. Oder, nein, aber fang klein an und vertraue, weißt du, lern das dann auch, weißt du, kannst ja, hat man oft den Gedanken, ja, was ist, wenn das, was ich höre, nicht die Stimme des Herrn ist? Ja, dann fang es im Kleinen an zu praktizieren, wenn du sagst, okay, wo soll ich heute einkaufen gehen? Okay, geh in den Supermarkt. Und, okay, und dann wenn es gut war, dann weißt du, okay, dann war es wahrscheinlich die Stimme des Herrn. Wenn es nicht so gut war, weißt du, okay, vielleicht. Und dann kannst du irgendwann unterscheiden. Weißt du, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, du kannst deine Stimme hören. Ich glaube, wir sind aber oft auch noch zu sensibel für die Stimme von anderen. Und wenn du aber immer lernst, immer besser auf die Stimme zu hören, dann kannst du das auch immer mehr lernen, seine Stimme zu hören. Und dann weißt du, wenn die großen Entscheidungen kommen, wo es dann wirklich, ja, wo es wirklich shaky wird, dann weißt du, du kannst drauf vertrauen, weil du weißt, du hast gelernt, seine Stimme zu hören. Ja, du musst lernen, seine Stimme zu hören, weil wenn du es jetzt nicht lernst, dann ist, wenn die großen Dinge dann kommen, ist vielleicht ein bisschen zu spät oder wird es schwieriger. Ja. Deswegen lern einfach, ja, es ist zu spät. Lern einfach, die Stimme Gottes zu hören und geh aufs Wasser. Amen. Ja, genau. Also seitdem der Andreas diesen Brief eigentlich von Gott vorgelesen hat, höre ich immer wirklich, sei stark und mutig. Genau das, was jetzt Josua auch gesagt hat, wirklich. Gott sagt zu dir heute ganz persönlich, sei stark und mutig. Sag mal zu deinem Nachbarn, sei stark und mutig. Genau, und jetzt sagst du, ich bin stark und mutig. Halleluja, genau, Halleluja. Wir sind stark und mutig, weil Gott hat nämlich wirklich einen Plan für jeden Menschen, auch für jeden, der hier sitzt, für jeden am Livestream und für jeden auf dieser Erde. Gott hat wirklich den perfekten Plan. Und so wie es der Tim Kasketten gesagt hat am Donnerstag, wir sind, glaube ich, überall unglücklich, außer in diesem Plan. Und das fand ich irgendwie auch krass, die Erkenntnis. Weil ich muss zugeben, also Filterstadt wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen als Wohnort, wenn es nach meiner Seele ging. Und ich habe circa 1,5 Jahre gebraucht und diverse pastorale Gespräche, bis ich das dann... Wisst dann auch, was meine Seele dann mitbekommen hat. Aber ich glaube wirklich, ich wäre nirgendwo, wenn ich jetzt auch sage, okay, ich will zurück nach Bayern, weil das ist so schön und die Berge sind schön und die Seen sind schön und ich kann jetzt weitermachen mit der Liste. Aber ich glaube, egal wie schön es da ist, egal wie toll das da ist, egal wie die Menschen mich verstehen oder so, ich glaube, ich wäre nirgendwo glücklicher als gerade hier. Und ich will euch wirklich ermutigen, auch wenn, ja, wie sie Osua gesagt hat, vielleicht... fordert dich Gott gerade raus irgendwie so, ja, mach einen Schritt aufs Wasser, mach einen Schritt ins Wilde. Ja, vielleicht sagt er, okay, hier, fang diesen Job an, vielleicht bei irgendeiner Missionsgesellschaft oder geh in einen vollzeitlichen Dienst oder ich weiß es nicht. Mach wirklich diesen Schritt. Jeder weiß es, glaube ich, wenn er es im Herzen hat, wenn dieser Schritt dran ist. Also ich kannte dieses Gefühl, ich wusste, der Schritt ist dran, und, aber meine Seele hat komplett am Rad gedreht. Also komplett. Dann kommt dann natürlich so, ja, wie kannst du das machen? Und hier, du hast doch einen unbefristeten Arbeitsvertrag und du hast hier eine Wohnung und du hast hier Freundschaften und du hast hier Beziehungen, du hast alles hier. Und die Seele, die dreht komplett am Rad. Aber wenn du wirklich mal diese Seele ein bisschen abschaltest und wirklich mal zur Ruhe kommst, dann weißt du, dass unten der Geist wirklich im Frieden ist. Und wenn du das wirklich, wenn du mal dieses, ja, wirklich diese Seele mal abstellst und einmal in der Etage tiefer gehst, dann siehst du wirklich, was wirklich dran ist. Und ich glaube wirklich, dass hier einige Leute sind, die wirklich so im Geist Sachen haben, wo sie sagen, okay, ich weiß es vielleicht schon länger, vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten, dass Gott mich wo haben will, dass Gott wirklich einen Plan für mein Leben hat, aber dass es wirklich diesen Gehorsamschritt jetzt braucht. Und ich glaube, dass wirklich jetzt die Zeit dafür ist, dass jeder seinen Platz einnimmt, dass jeder wirklich diesen Schritt aufs Wasser geht, wo man sagt wirklich, Herr, ich vertraue dir und du kannst Gott vertrauen. Gott hat keine Hintergedanken, wir haben es gehört, Gott hat nur das Beste für dich. Klar, es kann natürlich sein, dass es vielleicht mal mit finanziellen Einbußen zu tun hat, es kann mal sein, dass es in der Seele wehtut, wenn du Sachen vielleicht hinter dir lassen musst, wenn du vielleicht deine Familie verlassen musst. Ich sage jetzt nicht, dass du dich scheiden lassen sollst oder so, aber wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, meine Eltern wohnen fast 2 Stunden weg von hier, ich kann nicht mal schnell zum Kaffee trinken hinfahren. Nee? Und das, solche Sachen, die tun schon weh. Aber manche Sachen, wir müssen halt auch, ich meine, Jesus hat das ultimative Opfer gebracht. Er hat sich am Kreuz für uns, ja, hingegeben, ist gestorben für uns, hat all das auf uns genommen, dass wir auch, und wir können einfach auch manchmal unser kleines Kreuz tragen, indem wir einfach vielleicht Sachen, ja, hingeben und sagen, okay, Herr, dann gebe ich das jetzt in den Tod für dich. Und ja, ich möchte dich wirklich ermutigen, geh wirklich diese Schritte und nimm deinen Platz ein im Reich Gottes, weil du bist so wichtig. Jeder von euch ist so unfassbar wichtig. Ich habe das mal in einem Bild gesehen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal geteilt habe, das ist wie auf so einem Schachbrett gewesen. Und diese Figuren waren, ganz viele Figuren waren total übereinander gelegen, also es war vogelwild, hat es ausgeschaut. Und aber durch den Heiligen Geist wurden diese Figuren wirklich magnetisch auf diese richtige Position gesetzt. Ich glaube, das ist jetzt wirklich dran, dass wirklich Ordnung in den Leib Christi kommt, dass wirklich jeder Mensch auf die richtige Position gesetzt wird. Weil das ist dein Feld, wo du wirklich wirken kannst, wo deine Berufung da ist, wo du gebraucht wirst. Du wirst gebraucht auf diesem Feld, wo dein Feld ist. Wenn man sich das Schachfeld anschaut, dann werden diese Figuren da gebraucht. Der Turm und der Springer und Dame und König und so, die werden da gebraucht. Und was der Turm kann, kann der Springer zum Beispiel nicht. Wenn man jetzt nur einen Springer hat, das ist schon ein bisschen kompliziert dann, glaube ich, da zum Spielen. Und manchmal braucht man halt einen Turm, der durchzieht. Und so braucht Gott wirklich dich. Dich eins, egal auch wie alt du bist, wie lange du schon auf der Erde bist. Vielleicht hast du schon 15 Mal die Stimme des Herrn wirklich schon gecancelt und hast gesagt, nee, das mache ich nicht oder so. So, aber jetzt ist Gott, gibt dir wirklich neue Gelegenheiten und sagt wirklich, du kannst dich jetzt auch noch entscheiden. Geh den Weg, geh aufs Wasser, vertrau mir. Ich habe wirklich gute Pläne. Und er liebt dich so sehr, er wird dich nie hängen lassen. Er wird dich nie allein lassen, er wird dich nie irgendwo, ja, doof dastehen lassen oder irgendwas. Klar, ich meine, wie wir so ein Wort der Erkenntnisse haben, das ist schon manchmal eine heiße Geschichte, weil da kannst du blöd dastehen. Und ich ist mir auch schon passiert. Aber ich dachte mir das vorhin, wo ich das mit der Krankheit hatte, mit der Skin Disease, mit der Hautkrankheit, da dachte ich mir, okay, gut, also die Option ist jetzt, ich stehe hier und keiner meldet sich. Gut, du hast jetzt noch hier eine Ausflucht, dass du sagst, okay, das ist einer im Livestream. Das ist aber ganz gut, das ist super praktisch. Aber dann dachte ich mir, okay, also was ist die andere Option? Die eine Option ist, dass ich blöd dastehe, aber die andere Option ist, dass ich quasi für jemanden eigentlich eine Heilung habe, der es dann nicht bekommt. Und da dachte ich mir, okay, krass, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Wie ich dastehe oder dass mein Bruder oder meine Schwester geheilt wird? Und ich glaube, wenn wir wirklich diesen Maßstab anlegen und sagen, was ist mir wichtiger? Ist es mir wichtiger, wie ich dastehe oder was die Leute von mir denken? Oder ist es mir wichtiger, was ich für den anderen Gutes tun kann? Oder ob der andere vielleicht wirklich ein gutes Leben bekommt, geheilt wird, befreit wird? Wenn wir wirklich von uns wegschauen und zu den anderen gucken, auch hier in der Gemeinde, wenn wir wirklich den anderen dienen können, ihnen wirklich dienen, dass sie, ja, mit welchem Dienst auch immer, ja. Ich meine, die Techniker dienen uns, indem wir Prediger nicht so rumschreien müssen und damit ihr uns besser versteht. Und die Ordner dienen uns, damit Ordnung herrscht, dass wirklich, ja, dass alles reibungslos abläuft. Jeder muss wirklich an dem Platz, wo er, ja, berufen ist, dienen. Und das ist wirklich, und wenn du das noch nicht hast, dann streck dich danach aus. Dann sag wirklich, ich habe das auch lange gemacht, ich sage, Herr, bitte gib mir wirklich die Liebe. Gib mir die Liebe ins Herz für dein Leib, für die Geschwister. Und manchmal muss man einmal beten, manchmal zweimal, manchmal fünfmal, manchmal zehnmal. Aber Gott hört die Gebete. Und wenn du wirklich was hast, oder wenn du sagst, Papa, ich weiß nicht, ich traue mich nicht oder so, dann sagst du, Herr, danke für deine Kühnheit. Danke, Herr, dass ich stark und mutig bin. Dann proklamier das Wort über dich und sag, ich bin stark und mutig. Und sag das fünfmal, ich bin stark und mutig. Und dann wirst du stark und mutig. Und dann gehst du auch den Weg. Deswegen will ich dich heute wirklich ermutigen. Geh den Weg und Gott wird mit dir gehen. Amen. Ja, sei kühn und mutig. Hast du es gehört? Sei kühn und mutig. Kühn und mutig. Kühn und mutig. Sag's nochmal zu deinem Nachbar. Sei kühn und mutig. Nee, wir machen es mal anders. Sag mal jetzt, ich befehle dir, sei kühn und mutig. Ich befehle dir, keine Ausflüchte mehr, keine Ausflüchte mehr. Tja. Manchmal hängt es einfach damit zusammen, Ordnung zu schaffen. Und ein wichtiger Bestandteil, Ordnung zu schaffen, ist, wenn du aufhörst, zurückzuschauen. Ja? Hör das einfach auf. Zurückschauen bringt definitiv gar nichts. Ich habe das mein ganzes Leben lang gemacht. Es bringt nichts. Es lähmt dich. Es hält dich in der Knechtschaft. Es drückt dich nieder. Wenn du die ganzen Fehler der Vergangenheit immer anguckst oder auch das, was gut war, geh einfach weiter. Geh einfach immer nur einen Schritt weiter. Schau nicht zurück und geh mal einen Schritt nach dem anderen. Ja? Auch wenn du unsicher bist, Gott zu hören, und das geht jeden von uns so, ist es jetzt Gott oder ist es nicht Gott. Ich habe gelernt, immer einen Schritt zu gehen und dann gucken, was passiert. Ja? Und du wirst sensibler für die Leitung Gottes, weil sich sein übernatürlicher Weg einfach manifestiert. Weißt du, du gehst dann plötzlich in Bereiche rein, wo eins zum anderen einfach passt. Es können mal Schwierigkeiten kommen, aber wenn du konsequent auf Gott vertraust und dich auf ihn fokussierst, nicht zurückschaust, sondern immer einen Schritt nach dem anderen machst, geht's vorwärts und du merkst, wie es einfach leichter geht plötzlich und die Sachen übernatürlich passieren, ja, also ich stehe so auf dieses übernatürliche Leben, ja, raus aus diesem natürlichen Klitsch, Klatsch, Hopp und Fopp und Hupp, ja, übernatürlich, das mag ich ganz arg, übernatürlich, weißt du, übernatürlich, übernatürlich ist einfach besser als natürlich, weil es übernatürlich ist, also kleine Fußnote, ja, wo ich am Donnerstag, letzten Donnerstag, bin ich zum Abend hierher gefahren und habe das, da bete ich immer auf der B27, ich fahre immer relativ langsam, damit ich Zeit habe zum Beten, das ist echt gut, also, da kannst du viel beten, ja, und ich habe Gott so gesagt, ich möchte eigentlich, dass es mit dem Fasten besser klappt und dieses und jenes und habe Gott die Ohren voll gejammert, ja, manchmal lassen sie so fasten, ne? Und plötzlich höre ich so das Wort in mir, ja, und es manchmal, hin und wieder, ich weiß nicht, ob du das kennst, gibt es so ein Wort, du hörst es einfach und es sitzt tief in dir drin, ja. Und ich höre das Wort Freund Gottes, ja, Freund Gottes, ja. Ich habe gar nicht in der Situation da irgendwie in der Richtung gebetet, ich habe das früher schon oft proklamiert, Liebling Gottes, Freund Gottes, und plötzlich hat das gesessen, ja, es hat einfach gesessen, ja, es hat mich völlig übernommen, ja. Und ich habe dann gleich noch ein Zeichen gekriegt, wo ich gesagt habe, das passt. Ihr kennt da oben diese Bürokratenampel da, wenn man hier reinfährt ins Emmerland, ja. Wenn du von oben kommst, ja, du stehst manchmal zwei Umläufe da, bis du überhaupt mal rüberfahren darfst. Ich habe mich schon so genervt über diese Ampel, ja. Ich sage, Herr, das muss besser klappen, habe ich früher schon immer gebetet. Und manchmal passiert es, wenn einer unten auf der Spur schon steht und du kommst von oben runter und dann kommt die grüne Welle und du kannst drüber zwischen. Ne? Und es geht immer in dieser Reihenfolge, erst rechts, dann gegenüber und dann kommst du dran. Ja? Manchmal lässt er dich aus und es geht nochmal erst rechts und dann links. Ja? Und jetzt letzten Donnerstag war das so, ich komme von oben runter, stand niemand wirklich auf der Abbiegespur. Ich habe gesehen, rechts standen welche, links kann ich nicht einsehen und ich habe plötzlich grün gekriegt. Einfach so, das ist mir noch nie passiert. Stand keiner auf der Spur, ja, und alle wollten fahren, aber ich habe grün gekriegt, weißt du, und das ist übernatürliches Leben, da stehe ich drauf, weißt du, da stehe ich drauf, ja. Und ich sagte, Gott ist so klasse, wenn du anfängst, mit ihm zu leben und auf ihn zu vertrauen und wirklich mal aus dem Boot raussteigst, ja, und einen Schritt nach dem anderen gehst, das macht so eine Laune. Es macht echt Laune. Es gibt nichts Besseres, als mit Gott zusammen unterwegs zu sein, ja. Manchmal kommen auch Sachen, die du überhaupt nicht kapierst, ja, aber dann kannst du es ja Gott geben, ja. Kannst es Gott geben. Die Predigt vom Christian am Sonntag, die war so genial, weißt du, wenn du nicht weiter weißt, gibt es einfach Gott, weißt du, und er macht das in dir, er macht es, kommt einfach aus dir raus, du weißt selber nicht, wie es passiert, ja, und du kannst auch Gott in den Ohren liegen, das macht gar nichts, der hat große Ohren, der ja, scheut dich da nicht, ja, weißt du, Gott ist einfach ein Guter, ja, Gott ist einfach ein Guter, es ist einfach ein Guter, er ist gut von Anfang bis Ende, weißt du, er ist einfach gut, was du dir, weißt du, den schönsten Begriff, den du von Güte haben kannst, das ist einfach Gott, er ist gut und zwar zu dir, ja, nicht nur zu deinen Nachbarn, zu dem auch, aber er mag dich besonders gerne haben. Ja, er mag dich wirklich besonders, ja, dich gerade, dich mag er sehr besonders. Ach, ich gerade, dich mag er total besonders. Dich mag er total besonders. Ja, nicht so, nicht weggehen, ne? Weißt du, wenn das Gott sagt, er meint das ehrlich, weißt du, er braucht dir nicht zu hofieren, weißt du, er ist kein Mensch, er mach keine falschen Komplimente, er ist ehrlich, Gott ist ehrlich, weißt du. Und er hat es auf dich abgesehen, ja. Das mit diesen Komplementärfarben, weißt du, wo ich das vorhin gelesen habe, ja, zwei Lichtfarben, die sich mischen und dann dieses volle Spektrum von weißem Licht entsteht, ja. Physikalisch, ja, das hat mich so, weil Gott hat sich entschieden, es mit uns zu machen, weißt du, mit uns zu machen. Er hat sich entschieden, er bräuchte uns nicht dazu, um komplett zu sein. Wir brauchen ihn aber, um komplett zu sein, ja. Wir brauchen ihn, um komplett zu sein, ja. Und er hat sich gleichfalls entschieden, nur mit uns komplett zu sein. Empfinde ich so, ja. Ich finde es so, dass sich Gott entschieden hat, nur mit uns komplett zu sein, ja. Also er will uns haben, er will, dass wir in dieses Leben hineingehen, weißt du. Und das kann nichts Schlimmes passieren, selbst wenn du Fehler machst. Selbst wenn du Fehler machst, er macht da was Gutes draus. Ja, du kannst dich auf ihn verlassen. Also, das ist so der Hammer. Ich handle neuerdings mit Leuten, weißt du, handeln konnte ich nie. Ich wollte immer, dass mich alle mögen und ich handle und hake nochmal nach und es geht doch noch anders und es geht doch noch billiger und da ist dann noch mehr drin, ja. Und das geht, und wirklich, es geht, weißt du, es geht. Weißt du, du kannst handeln, weil du Gott an deiner Seite hast. Du kannst handeln, weißt du. Du kannst rausgehen und kannst dieses Leben einnehmen, weißt du. Gott will, dass du lebst, nicht, dass du irgendwo auf der Stelle stehst, sondern er will, dass du lebst, dass du vorangehst und das Leben, was er für dich hat, einnimmst, ja, nicht nur, weil er das will, sondern weil das für dich das einzige Leben ist, was dich wirklich glücklich macht, in dem du aufgehen kannst, in dem du leben kannst, ja, in dem du vorangehen kannst, und das kann auch mal einen Rückschlag bedeuten, ja, aber Gott setzt sich auf das Gleis, ja, auf das Gleis, wo es vorangeht, ja, ich sehe das gerade so, er setzt sich auf das Gleis und da ist Hochgeschwindigkeit angesagt, da geht's voran, weißt du, es geht voran und die Dinge, wo du schon ewig gebetet hast, die werden sich in Sekunden ändern, die werden sich in Sekunden ändern, ja, einfach weil du auf dem Gleis sitzt, ja, weil du in seinem Gleis läufst. Ja, in seinem Gleis läufst, ja. Und da wird, weißt du, so ein TGV oder noch ein schnellerer, ja, die Japaner haben, glaube ich, so schnelle Züge, da wird dran geschnallt und da geht's ab, weißt du, da geht's durch die Prärien, ne? Und du nimmst das Land ein. Überall, wo du durchkommst, ist eingenommenes Land, weil du mit ihm gefüllt bist, weil du mit ihm gefüllt bist, ja. Und es fließt aus dir heraus, ja. Überall, wo du hingehst, fließt es aus dir heraus. Du brauchst keine Angst haben, das fließt, ja, und das will auch fließen und das will auch raus und vielleicht geht es dir manchmal so schlecht, weil du es nicht rauslässt und weil es da Blähungen gibt, ja, da gibt es Blähungen, wenn du es nicht rauslässt, ja, gibt es Blähungen, ja, du weißt das ja manchmal, du hast Zwiebeln gegessen, dann bist du auf Versammlung und dann drückt das so und dann musst du fest zusammen, das ist ja nicht, ja, und so weiter, ja, ich weiß nicht, müssen wir rausschneiden, müssen wir rausschneiden. Aber es ist ein gutes Beispiel. Ja. Manchmal ist das so, wenn du, weißt du, du hast dich gefüllt mit Gott und da ist Feuer drauf. Ne? Und wenn du es dann nicht rauslässt, dann gibt es Krämpfe. Es gibt einfach Krämpfe. Ja. Und Gott will, dass du frei bist. Amen. Okay, verlassen wir mal den Rahmen der Medizin. Aber wir bleiben einfach dabei, Gott ist gut. Gott ist wirklich gut. Und was mir gerade so kam, ich glaube, bei Andreas fiel mir das jetzt dann so zu. Es fiel mir zu. Wenn wir immer nach hinten gucken, es bringt gar nichts. Es zieht uns runter. Es zieht uns wirklich nur runter. Wenn in unserer Vergangenheit manches nicht so war, wie wir uns das gewünscht haben, und ich denke, das ist ganz normal, das ist bei jedem auch so, dass da Dinge waren, die nicht so gut waren, lass sie hinter dir, du kannst nichts mehr ändern. Alles, was hinter dir ist, ist vorbei. Du kannst es nicht mehr ändern. Halt nicht dran fest an dem, was irgendwann mal war. Okay, gerade fiel mir ein, ich hänge heute den ganzen Tag an einem Text, den ich 1997 gelesen habe. Ich habe den heute Morgen in der Bibel gelesen, aber der passt jetzt hier nicht rein. Aber ich hing gerade jetzt die ganze Zeit fest. Das meine ich natürlich nicht. Wenn Gott dir Dinge gegeben hat, gerade auch prophetische Sachen für die Zukunft, bewahre sie. Bewahre sie und lauf ihnen nach. Streb danach. Geh einfach, das war jetzt gerade so schön mit diesem, ich habe das gerade so übersetzt, ein Zug, der auf eine Linie gesetzt wird und einfach geradeaus geht. One line, just einfach geradeaus, immer geradeaus. nach vorne ausgerichtet. Ich habe das schon mal gesagt. Gott hätte uns hinten Augen gegeben, wenn er gewollt hätte, dass wir immer zurückgucken. Also, habe ich hier Augen? Nö, habe ich nicht. Also, ich muss nach vorne gucken. Und wenn ich nach vorne gucke, sehe ich auch den Weg, den er vorbereitet hat. Ich will nur ganz kurz gerade erzählen, was mir jetzt gerade passiert ist, kürzlich. Dank unserem Pastor. Ich hatte echt eine Zeit, wo ich ziemlich angegriffen war durch die Umstände. Aber ja, es hat sich geregelt. Immer wieder. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, also ich kann einfach irgendwie nicht mehr. Und dann hat mir Irina eine kurze Nachricht geschrieben. Und dann habe ich geschrieben, nee, das hat damit eigentlich nichts zu tun, sondern mit den ich bin gerade in irgendwelchen Umständen. Dann haben sie mich eingeladen zu kommen zum Gebet. Dann habe ich gesagt, ja, dann komme ich. Und bevor sie gebetet haben, hat Pastor, es ging um meine Wohnung. Also da war es ein Wasserschaden und das hat sich jetzt lange hingezogen. Hat Pastor Georg gesagt, aber du weißt doch, dass Gott dir die Wohnung gegeben hat. Und in dem Moment war alles vorbei. Ja, das wusste ich. Ich hatte es damals gesagt, dass ich hatte auf übernatürliche Art und Weise diese Wohnung im Internet bekommen, aber keiner hatte sie annonciert, keiner hatte sie reingestellt. Es gab diese Anzeige nicht im Internet, aber ich habe sie gesehen im Internet. Weißt du, und Gott ist so übernatürlich. Ich hatte lange auf eine Wohnung hier gewartet am Anfang, als ich kam. 1,5 Jahre. Nichts ist passiert. Dann habe ich gesagt, da war Maria Prehan da und hat dieses Körbchen mitgebracht, etwas, was Jesus für euch tun kann. Und ich hatte mir so ein Körbchen ja schon selber mal mitgebracht, Jahrzehnte vorher. Und dann habe ich aufgeschrieben, ich möchte eine Wohnung so und so und so und so. Und ich habe auch aufgeschrieben mit Balkon Süd-Südwest. Dann habe ich gesagt, ich mache nichts mehr. Ich habe 1,5 Jahre gesucht, ich mache nichts mehr. Ich lege den Zettel in den Korb. Etwas, was Jesus für mich tun kann. Dann habe ich ihn da reingelegt. Und habe ich gesagt, Gott, von jetzt an ist deine Sache. Entweder du beschaffst mir eine Wohnung oder ich gehe in den Norden zurück. Ja, und nach einer kurzen Zeit war die Anzeige da im Internet am Freitag. Aber sie war nicht geschaltet. Die Frau, die sie normalerweise schaltet, war in Urlaub. Und die haben mir versichert, 3 Jahre vorher hatten sie mal eine ähnliche Anzeige in diesem Wohnbereich. Aber jetzt hatten sie nichts geschaltet. Und da habe ich gesagt, ich bin doch nicht blöd, ich habe es doch gesehen. Aber als ich wieder reinguckte, war sie nicht mehr drin. Und ich habe diese Wohnung bekommen. Ganz völlig übernatürlich. Und das ist es, was ich vermitteln will gerade. Ich habe es damals Pastor Georg gesagt, dass ich überzeugt bin, dass Gott mir die Wohnung gegeben hat. Aber ich hatte das in dem Moment aus den Augen verloren. Jetzt fast 3 Monate habe ich irgendwie mich wirklich zudeckeln lassen mit Problemen. Aber weißt du, Probleme sind doch dafür da, dass wir gegen sie angehen, dass wir sprechen. Nicht, dass wir uns damit beschäftigen und uns von dem Problem erdrücken lassen. Auch das hatte ich kurzfristig aus den Augen verloren. Und dann ist es immer so gut, wenn jemand da ist, der einem einfach mal nur ganz kurz den Kopf zurecht rückt. Und dann ist man wieder da, dann ist man wieder auf der Spur. Und dann bin ich nach Hause gegangen nach diesem Gespräch und Gebet. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, Vater, was machst du jetzt mit deiner Wohnung? Ja, es sah im Natürlichen nicht gut aus. Jetzt am Wochenende bin ich mal hingegangen, seit 1 Woche. Ich bin super untergebracht, ausgelagert sozusagen. Seit 1 Woche arbeiten die in der Wohnung. Ich bin am Wochenende hingegangen, weil ich mir mal angucken wollte, was da eigentlich passiert. Es wird gigantisch. Es wird einfach gigantisch. Ich stand da, meine ganze Küche ist rausgeklopft. Also ich hatte die Schränke drin gelassen, so wie das verabredet war. Die haben alles rausgeklappt. Jetzt kriege ich es völlig neu gemacht, völlig neu gestrichen. Alles in der Küche, alles neu. Also ich kam rein in einen leeren Raum jetzt am Wochenende. Dann bin ich ins Bad gegangen, weil die müssen die Wand dazwischen aufbrechen. Die Badewanne war schon rausgeklappt. Es war nichts mehr im Bad drin. Kein Waschbecken, keine Badewanne, kein WC, gar nichts mehr. Jetzt warte ich drauf, dass das alles neu wird. Und eine Dusche. Weißt du, wir dürfen Gott einfach nicht klein machen. Auch nicht zulassen, dass unsere Gedanken so überlagert werden, dass wir gar nicht mehr drüber gucken können. Es ist so gut, dann jemanden zu haben, der dann einfach wirklich sagt, ich bin dir auch wirklich jeden Tag dankbar. Wirklich, ich danke Gott jeden Tag für diesen Satz, den du gesagt hast. Weil das war wie, als ob ich wieder durch so eine offene Tür komme. Ich hatte vorher nichts mehr gesehen. Ich war ausgelaugt. Ich fühlte mich einfach ja, wie unter meiner eigenen Fußsohle so ungefähr. Aber dann auf einmal war eine Tür offen. Und dann dachte ich, wie kann ich nach all den vielen Dingen, die ich in meinem Leben schon mit Gott erlebt habe, wie kann ich mich so klein machen oder machen lassen? Und das ist so wichtig, dass wir wach bleiben. Dass wir wirklich wach bleiben und aufpassen, was läuft hier gerade. Häufig merke ich ja, dass ich irgendwie besetzt bin oder nicht so fröhlich bin oder froh bin. Dann setze ich mich hin und sage, Gott, bitte zeig mir, was ist los. Heiliger Geist, du wohnst in mir, zeig's mir. Und dann kommt auch eigentlich immer was. Und wenn es eine Kleinigkeit ist, die mich runtergezogen hat. Aber manchmal sind wir wie blind. Dann tapsen wir irgendwie im Dunkeln und denken, also jetzt ist irgendwie alles zu Ende. Ich will das gar nicht so weiter ausschmücken, was ich alles so dachte. Aber Gott ist so gut, er ist so genial, er ist groß. Er ist immer größer als die Umstände. So ähnlich hatte dieser Text heute Morgen, hing auch ein bisschen damit zusammen. Egal, was um uns herum ist, was uns passiert, was uns begegnet, Gott ist immer größer. Manchmal braucht es einen Schubs vom Nachbarn, so einen kleinen Ellenbogenschubser. Und dann ist man wieder ausgerichtet, dann ist man wieder auf der Spur. Aber das sollte immer seltener kommen. Weil dieses Bewusstsein in uns drin, wir sind übernatürlich. Wir sind aus Gott neu geboren, wir sind neu geschaffen. Wir sind nicht mehr die Alten. Wir sind nicht mehr die, die ängstlich zittern vor irgendetwas. Wir können stehen und wir sollten stehen. Und wenn Situationen kommen, die uns fertig machen wollen, ich meine, die Situation wollte mich nicht fertig machen, ich habe mich dem hingegeben. Ich meine, so ein gebrochenes Wasserrohr macht mich ja nicht fertig, das ist ja ein toter Gegenstand. Aber ich habe mich da drunter begeben. Und wenn man sich unter solche Situationen begibt, dann braucht es jemanden, der einen aufweckt und der einem wirklich wieder zeigt, Gott ist so groß. Ich will gerade noch ganz kurz erzählen, ich musste ja extrem viel zusammenpacken und ja, also kartonweise alles verstaut und so. Wenn man da jetzt reinkommt, ist es ja nur noch ein schmaler Gang, alles andere ist ja abgehangen. Ich habe gesucht meine Papiere, wo ich all meine Passworte drauf hatte. Ich habe sie nicht gefunden. Ich hatte es mit in Berlin im Sommer. Ich habe meinen Cousin angerufen. Guck doch bitte noch mal nach, habe ich das vergessen? Habe ich es liegen lassen? Er hat die ganze Wohnung durchsucht. Nein, es war nicht da, hatte mich angerufen. Und dann, ich greife immer so nach meinem Laptop, so. Und dann stelle ich mir das so rüber. Das steht dann da so neben der Couch. Und immer ärgere ich mich nicht. Ich habe mich immer gestört, dass da so ein Hubbel war. Ich musste dieses Laptop immer auf diesen Hubbel stellen. Aber ich habe nie geguckt, was das ist, dieser Hubbel. Weil früher war der ja nicht da. Das ist ja eine glatte Fläche. Ich habe alles zu Hause nachgeguckt. Dachte, kann doch nicht sein, dass ich diesen Zettel mit diesen ganzen Passworten nicht mehr habe. Und auf einmal, als ich so saß, Laptop war da, auf einmal kommt in mir drin, ganz klar Heiliger Geist, guck mal unter das Laptop. Und dann denke ich, also ich nehme das doch fast jeden Tag in die Hand. Dann hebe ich das hoch, stehe auf, was liegt da? Schön zusammengefaltet, diese Zettel mit den Passwörtern. Seit ungefähr einem halben Jahr. Ich war einfach zu faul, das wegzuräumen. Aber weißt du, der Heilige Geist lebt in uns. Er ist alltagstauglich. Gott ist alltagstauglich. Wir sollten wirklich eigentlich ununterbrochen mit ihm leben. Und wir tun es immer mehr. Und mir ist das jetzt gerade wieder so neu bewusst geworden. Mann, ich will gar nicht anders. Ich will nicht anders. Ich will mit diesem dreieinigen Gott jeden Tag von morgens bis zum nächsten Morgen leben. Egal ob am Tag oder in der Nacht. Und so wirklich, das ist das, wie wir alle wollen. Davon bin ich überzeugt. Ich bin nicht die Einzige in diesem Raum, die so und am Livestream, die so denken. Aber lass es uns immer wieder neu bewusst machen. Gott ist immer für uns. Egal was los ist, er ist immer für uns. Amen. So. Halleluja. Amen. Amen. Ihr Lieben, da passt super dazu, was heute so in meinen Geist reingefallen ist. Und zwar die Bibelstelle Lukas 10, 18. Und zwar ist da Jesus und er spricht, nachdem diese 70 Jünger zurückkommen und sagen, ja, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sagt Jesus Lukas 10, 18, er sagt, er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und das ist ja, wie wir wissen, ist ja passiert in dem Moment, wo Jesus das Erlösungswerk vollbracht hat. Ja, Offenbarung 12, Vers 10, kannst du es nachlesen, da heißt es dann ja, nun ist das Heil und die Kraft und die Macht unseres Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht verklagte. Amen. Das heißt, der Teufel ist im Himmel rausgeschmissen. Und das wiederum eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Und davon spricht Jesus und er sagt nämlich, eben weil der Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist, ist es möglich und ich habe es getan, dass, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Mit anderen Worten, Jesus sagt, weil der Teufel besiegt ist, gibt es nichts mehr hier in dieser vom Teufel beherrschten Welt an Umständen oder an Situationen oder an Nachrichten oder an Herausforderungen, was wir als Söhne und Töchter Gottes einfach so hinnehmen müssen. Also das ist der Punkt. Es gibt nichts, worüber wir nicht Autorität hätten, sagt Jesus. Und wenn du Autorität über was hast, dann musst du es auch nicht mehr einfach so hinnehmen. Wenn der Teufel mit Umständen kommt, wenn der Teufel mit Unmöglichkeiten kommt, wenn Diagnosen kommen oder Ansagen vom Banker oder vom Arzt oder von wem auch immer, dann müssen wir nicht einfach hinnehmen, was so kommt, weil er hat uns Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, also Schlangen, Geister, Skorpione, Dinge, die dich stechen, Umstände, die dich stechen. Er hat dir Autorität gegeben, auf sie zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Mit anderen Worten, nichts soll euch davon abhalten, eure Bestimmung in Jesus zu erfüllen hier auf dieser Erde. Amen. Das ist eine wunderbare Zusage von Jesus. Aber jetzt kommt's. Diese Zusage ist einfach als Zusage, schön für deine Seele und schön zu hören und angenehm zu hören. Jawohl, super, Sabrina, ich habe dir Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Alle Kraft des Feindes, nichts soll dir schaden. Da denkst du, wow, super, klingt gut. Die Sache ist nur die, in dieser Aussage liegt eine Handlungsoption, die du entweder nutzen kannst oder nicht nutzen kannst. Amen. Er hat uns die Autorität gegeben, aber wir haben immer noch die Option, sie wahrzunehmen oder nicht. Wir können drauf treten oder nicht. Wir können uns abfinden mit dem, was kommt, uns damit zufrieden geben und dann wird sich eben nichts verändern wirklich. Dann geht halt alles seinen natürlichen Gang. Ja, Dinge gehen in natürlichen Gang. Der Arzt gibt dir eine Prognose und sagt, es wird so und so verlaufen, dauert so und so lang oder wie auch immer. Oder in krassen Fällen sagt er, ja, da werden Sie ihr ganzes Leben damit leben müssen. Oder noch krassere Fälle, ja, da haben Sie noch so und so lang zu leben damit und so weiter. Gibt einen natürlichen Verlauf an und im Natürlichen hat er recht. Der Punkt ist, Jesus hat uns eine Handlungsoption gegeben, mit einer anderen Dimension zusammenzuarbeiten, eine andere Dimension ins Spiel zu bringen, und das ist die übernatürliche Dimension Gottes. Amen. Wenn wir unsere Autorität wahrnehmen, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes, dann kommt plötzlich eine übernatürliche Dimension ins Spiel und plötzlich wird der natürliche Gang der Dinge verändert. Aber mach dir nichts vor, wenn du deine Autorität nicht wahrnimmst, dann passiert einfach der natürliche Gang. Allein die Tatsache, dass hier drin steht, dass du Autorität hast, verändert noch nicht deine Situation. Sondern du hast die Option, diesen Gang der Zerstörung, das kann ja auch, was weiß ich, sich auf Beziehungen beziehen oder auf deine berufliche Situation, und Dinge sind vielleicht dadurch, dass wir in einer gefallenen Welt kommen, leben, sind Dinge einfach in eine Sackgasse geraten oder auf einen Pfad geraten, der einfach zerstörerisch ist, in irgendeiner Weise, in der Ehe oder im Beruf oder was auch immer, oder eben die Wohnung ist kaputt oder was auch immer. Zerstörung ist da, und wenn du einfach in dieser natürlichen Welt bleibst, dann geht halt alles seinen natürlichen Gang. Aber preis den Herrn, sag mal zu deinem Nachbarn, du hast eine andere Option. Das heißt mit anderen Worten, wenn du eine andere Option hast, das heißt, du kannst aus dem Boot des natürlichen Verlaufs aussteigen, aus dem, was der natürliche Verlauf ist, da kannst du aussteigen, so wie Petrus aus dem Boot gestiegen ist. Ja. Das Boot war am Sinken, Petrus ist ausgestiegen. Er ist sozusagen aus dem natürlichen Verlauf ausgestiegen und er ist in eine übernatürliche Dimension eingestiegen und plötzlich hat er gemerkt, das Wasser trägt. Plötzlich hat er gemerkt, da gibt es Wirksamkeiten, da gibt es Möglichkeiten von Gott, auf die wäre ich im Traum nicht gekommen. Aber er musste aussteigen aus diesem natürlichen Verlauf. Er musste aussteigen aus diesem natürlichen Denken, aussteigen aus diesem natürlichen Geflecht von Möglichkeiten, Unmöglichkeiten, natürlichen Gegebenheiten. Er musste aussteigen, und genauso müssen wir aussteigen aus dem, was einfach auf uns zukommt, und sagen, okay, wir haben eine andere Option. Und diese Option ist, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Das heißt, auf alles, was gegen uns kommt, auf alles, was uns hindern will, auf alles, was uns durcheinander bringen will. Wir können darauf treten und es muss sich beugen. Ja, darauf treten heißt, wir zerstören es, es ist unter unseren Füßen und plötzlich sind Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Halleluja. Amen. Plötzlich öffnet sich eine Tür für das übernatürliche Wirken Gottes. Plötzlich kann Gott Dinge drehen, plötzlich kann Gott Dinge machen, weil wir unsere Handlungsoption wahrnehmen. Und Gott möchte dich heute wirklich, das habe ich so stark empfunden, Gott möchte uns wirklich in dieser Zeit, er möchte uns daran erinnern an diese Handlungsoption. Und er möchte dir sagen, hey, nimm sie wahr. Und er möchte dir sogar sagen, auch dir über Livestream übrigens, nimm sie noch öfter wahr. Finde dich nicht so leicht ab mit dem, was auf dich zukommt, sondern nimm deine Autorität wahr. Wie nimmst du sie wahr? Indem du sprichst. Amen. Indem du Dinge konfrontierst, indem du dich nicht damit zufrieden gibst und indem du sagst, hey, in Jesu Namen, das wird nicht so sein, wie es der Arzt gesagt hat, in Jesu Namen, das wird nicht so passieren, wie es mein Banker gesagt hat, in Jesu Namen, ich nehme Autorität über diesen Umstand, ich nehme Autorität vielleicht auch über diesen Geist, über diesen Dämon, über dieses Trauma, über was auch immer es ist, ich nehme Autorität darüber und ich sage jetzt in Jesu Namen, Teufel, du bist unter meinen Füßen, und ich spreche hinein, ich spreche zum Berg, hebe dich hinweg und verpflanze dich ins Meer, und plötzlich ist eine übernatürliche Wirksamkeit im Raum. Amen. Und Gott öffnet dir einen neuen Weg. Halleluja. Amen. Weißt du, das ist die Option, die Jesus uns gegeben hat. Und er sagt uns hierzu in Lukas 10, 19, es funktioniert immer. Das ist genial. Er sagt ja, nichts wird euch schaden. Das heißt, am Ende, weißt du, du siehst vielleicht nicht sofort, wie es Gott jetzt macht und wie das wird und du denkst vielleicht immer noch, ja, ich meine, so wie Petrus, als er zuerst auf dem Wasser ging und sagt, wow, ja. Aber du hältst deinen Blick gerichtet und du nimmst weiter Autorität. Weißt du, ich glaube, wenn zum Beispiel Petrus, als er auf dem Wasser war, einfach zu der Welle gesprochen hätte, die ihn erschreckt hat, anstatt sich zu fürchten, dann wäre er nicht gesunken. Amen. Und so ist es. Wir müssen zu den Wellen sprechen. Wir müssen zu den Bergen sprechen. Wir müssen diese Option wahrnehmen. Und plötzlich kommt diese andere Dimension ins Spiel. Und plötzlich kann Gott auf geheimnisvolle, manchmal für uns gar nicht ganz nachvollziehbare Weise. Ja, ich meine, wer kann es nachvollziehen, was Marion gerade erzählt hat, dass sie eine Wohnungsanzeige im Internet gesehen hat, die Wohnung bekommen hat. Und dabei war diese Anzeige laut Aussage derer, die die Wohnung vermieten, gar nie online geschaltet. Ich meine, das ist einfach eine Option, die du erst dann geöffnet bekommst, wenn du in deine Autorität gehst, wenn du es wahrnimmst, wenn du sagst, jawohl, so ist es. Ich setze auf die übernatürlichen Möglichkeiten Gottes. Halleluja. Wie wäre das, wenn du jetzt in deinem Leben, weißt du, vielleicht hast du Dinge vor Augen momentan, ich weiß nicht, kannst du mal kurze Bestandsaufnahme machen, wo du stehst. Wo gibt es irgendetwas in deinem Leben, das dir gerade jetzt Not macht, Probleme macht, wo du gerade jetzt vielleicht den Kopf damit voll hast, Sorgen, was auch immer, du weißt nicht, wie wird es. Und du hast deine Option, haha, jetzt kommt die Überführung, du hast deine Option noch gar nicht gezogen. Nämlich die Option, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und auf alle Kraft des Feindes. Und aktiv zu werden. Und du hast, und jetzt fällt dir vielleicht gerade erst auf, hey, ich habe es einfach nur passiv so hingenommen. Ich habe die Sache einfach nur, ich habe es einfach nur über mich drüber gehen lassen. Und gerade jetzt in diesem Moment ruft Gott dich auf und sagt, nimm deinen Stand ein. Amen. Nimm deinen Stand ein und sag, nein, in Jesu Namen. Umstand, du beugst dich. Berg, du versetzt dich. Dämon, du weichst aus meinem Leben. Herausforderung, du bist unter meinen Füßen, es wird gut werden. Du nimmst deine Autorität wahr. Wie wäre das? Halleluja. Lass uns mal aufstehen. Dann können wir das tun. Gott zeigt dir, wo du deinen Stand einnehmen sollst. Gott zeigt dir, wo du die Option ziehen sollst. Die Option, die dir die Möglichkeiten Gottes eröffnet in deiner Situation. Also Gott will immer mit uns zusammenarbeiten. Die übernatürlichen Möglichkeiten Gottes in unserem Leben sind offen, aber sie werden erst Realität, wenn wir mit ihm kooperieren. Wenn wir beginnen und sagen, jawohl, nein, ich finde mich nicht mit dem natürlichen Gang der Dinge ab. Halleluja. Lass uns das mal zusammen sprechen. Egal, was jetzt gerade deine Situation ist, vielleicht hat Gott dir was gezeigt, es gerade aktuell ist, vielleicht gibt es auch gerade nichts, du hast gerade vor dem Abend, hast du voll Autorität wahrgenommen in Bezug auf dein Problem. Wunderbar. Aber trotzdem, sprich mir einfach trotzdem mal nach und sag, danke Vater, dass du mir Autorität gegeben hast, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird mir schaden. In Jesu Namen entscheide ich mich, diese Option wahrzunehmen, meine Autorität wahrzunehmen. Ich trete auf jeden Umstand, auf jeden Geist, auf jede Macht, auch auf jedes seelische Gefühl oder Gedanke, der mich abhalten möchte von der Bestimmung Gottes. Und ich sage in Jesu Namen, du bist unter meinen Füßen. Ich trete auf dich. Und ich setze frei die übernatürlichen Möglichkeiten Gottes in diesem Bereich. Ich glaube dir, Vater, dass du auf deine übernatürliche Weise Dinge tust, Dinge drehst, Dinge veränderst. Weil ich meinen Stand einnehme, weil ich meine Autorität wahrnehme. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Und jetzt kannst du mal in Sprachen beten. Und wenn es irgendetwas gibt, was dir der Heilige Geist zeigt in deinem Leben, dann tu es einfach gerade in Bezug auf diese Sache, gerade jetzt wahrnehmen. Halleluja. Sag, jawohl, ich trete da drauf. Ich sage, gerade hier in diesem Bereich jetzt in meinem Leben, da ist einfach die Option gezogen. Dann nehme ich Autorität. Dann nehme ich Autorität und ich sage in Jesu Namen, der Wille Gottes geschieht und nichts anderes. Seine übernatürlichen Möglichkeiten werden wirksam und nichts anderes. Nicht der natürliche Gang der Dinge, nicht das Normale, nicht das Menschliche, nicht das, was der Teufel geplant hat. Zerstörung ist zu Ende, Hinderungsgründe sind zu Ende, Blockaden sind zu Ende. In Jesu Namen freier Durchmarsch für die Pläne Gottes in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Nimm deinen Stand ein. Sag, jawohl, ich gehe vorwärts. Halleluja. Sag das mal. Jawohl, ich gehe vorwärts. Und nichts und niemand wird mich stoppen. Ich nehme meine Autorität wahr. Und kein Teufel, kein Dämon, kein Umstand wird mich daran hindern, meine Bestimmung zu erfüllen und die Wunder Gottes zu erleben. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. So ist es. Und dabei bleibst du. Und jetzt setze ich frei über dir, dass der Heilige Geist dich auch an das, was du gerade jetzt getan hast, erinnert. Und zwar möglichst schnell, wenn du mit Dingen konfrontiert bist, dass du möglichst kurz die Dinge zulässt, dass du möglichst kurz passiv bleibst und dass du möglichst schnell erkennst, hey, das ist mein Moment, Autorität wahrzunehmen. Raus aus dem Boot der natürlichen Dinge und rein in die Autorität Gottes. Ich nehme meine Autorität wahr. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. So gut. Preist den Herrn.